Das war der Radio-Essay aus Stuttgart. Unter der Überschrift »Mit Gewalt zum Frieden« beschrieb Rolf Helmut Förster die Geschichte einer Illusion. Es sprachen Maren Kreumann, Christian Brückner, Hans Kemner und Walter Hilsbecher. Regie führte Detlef Inken.